Vor aller Zeit, als Gott die Welt erschuf, der Sonne schenkte ihre Pracht und allen Sternen ihre Bahnen wies, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Als Gott die Meere und die Länder rief, den Tag erhob aus dunkler Nacht, den Tieren und den Blumen Leben gab, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Als Gott die Menschen liebevoll ersann, als hellen Strahl aus seiner Pracht, als Abbild seiner Schönheit, seiner Gnad, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Wenn auch Millionen Menschen mit mir gehen, bleibt einsam oft mir Tag und Nacht. Gott aber kennt mich und von Ewigkeit, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn.